Kapitel 10 Sätze und Satzverbindungen Hauptsatz und Nebensatz Das Satz Übung 4 Welchen Satz kann man umformen? Schreiben Sie den Satz um. Hören Sie dann und sprechen Sie nach. A. Ich freue mich, euch wiederzusehen. Ich freue mich, euch wiederzusehen. D. Ich bin so froh, dich zu treffen. Ich bin so froh, dich zu treffen. E. Ich finde es sehr schade, so weit weg zu wohnen. Ich finde es sehr schade, so weit weg zu wohnen.